O Herz, sei still und denke an den Tag, als an dem Kreuz dein Heiland für dich starb, als an dem Holz den Fluch er auf sich nahm und ewiges Heil für dich und mich erwarb. O Blick nach Golgatha, zum Kreuz auf Golgatha, wo Jesus starb, am blutigen Kreuzes starb. O Blick nach Golgatha, zum Kreuz auf Golgatha, wo er die Sünden von uns allen nahm. O sieh die Menschen, die am Kreuze stehen, auch du und ich, wir sind dort mitgezählt. Es ist um unsere Sünden Schuld geschehen, da Gottes Sohn am Kreuze ward gequält. O Blick nach Golgatha, zum Kreuz auf Golgatha, wo Jesus starb, am blutigen Kreuze starb. O Blick nach Golgatha, zum Kreuz auf Golgatha, wo er die Sünden von uns allen nahm. Noch heut wie einst stehen viele vor dem Kreuz, sie lehnen ab den, der für sie dort starb. Doch öffne du in Liebe ihm dein Herz, nimm an das Heil, das er dir dort erwarb. O Blick nach Golgatha, zum Kreuz auf Golgatha, wo Jesus starb, am blutigen Kreuzes starb. O Blick nach Golgatha, zum Kreuz auf Golgatha, wo er die Sünden von uns allen nahm.